Der Genfood-Wahnsinn von Jeffrey M. Smith, USA 2012. Ein DVD-Tipp von Hartwig Tegeler. Seit 1996 werden in den USA gentechnisch veränderte Nahrungsmittel angebaut, an Tiere verfüttert und von den Menschen verzehrt. Für die Sicherheit dieser Nahrungsmittel zuständig ist die Gesundheits- und Lebensmittelbehörde FDA. Es gebe keine Hinweise auf Sicherheitsbedenken, so die offizielle Verlautbarung der FDA. Doch 1998 erzwangen Kritiker zusammen mit dem Bürgerrechtsanwalt Stephen Drucker gerichtlich die Herausgabe von 44.000 geheimen internen Memos mit den Expertisen der behördeninternen FDA-Wissenschaftler. Stephen Drucker in Der Genfood-Wahnsinn. Es wurde ersichtlich, dass die FDA seit 1992 wiederholt gelogen hatte. Sie hatten behauptet, dass es wissenschaftlicher Konsens sei, dass diese Lebensmittel sicher sind. Aber die überwältigende Mehrheit ihrer eigenen Wissenschaftler war vom genauen Gegenteil überzeugt. Gentechnisch veränderte Organismen, kurz GVO, sind gefährlich, können zu Allergien, Vergiftungen, neuen Krankheiten und ernährungsbedingten Störungen führen. So die FDA-Wissenschaftler, deren Expertisen allerdings geheim gehalten wurden. Warum? Eine alles andere als nebensächliche Personalie in diesem Zusammenhang. Mick Taylor, Verantwortlicher der FDA, war, bevor er zur Lebensmittelbehörde kam, Vizepräsident von Monsanto, dem weltgrößten Anbieter von genmanipulierten Saatgut. Die zentrale Metapher, die rote Linie, die sich durch Jeffrey Smith außerordentliche Dokumentation Der Genfood-Wahnsinn zieht, das ist die Roulette-Kugel. Im Klartext, die Einführung von gentechnisch veränderten Nahrungsmitteln, in den USA inzwischen selbstverständlicher und selten ausgezeichneter Teil des Supermarktangebotes, ist ein allein dem Profitinteresse verpflichtetes Glücksspiel multinationaler Konzerne, wobei staatliche Behörden wie die FDA systematisch wegschauen. Die Billardkugel bedeutet auch, wir haben, so sagt ein Wissenschaftler in Der Genfood-Wahnsinn, natürliche Lebensmittel gegen ein Experiment eingetauscht. Genau erklärt, beleuchtet und analysiert Jeffrey Smith in seiner Dokumentation, was bei der Genmanipulation von Nahrungsmitteln passiert, wie der menschliche Körper und sein Immunsystem auf diese neuen Nahrungsmittel reagiert. Das Ergebnis ist, mit Verlaub, ziemlich schockierend, wenn es nämlich um die epidemische Ausweitung von Alzheimer, Krebs, Herzleiden, Diabetes, Autismus, Parkinson und Fettsucht in den USA seit Mitte der 1990er Jahre geht. Jeffrey Smith behauptet nicht, dass dies allein auf die Verbreitung von genmanipulierter Nahrung zurückzuführen sei, aber er lässt eine Vielzahl von Wissenschaftlern, Ärzten und Ernährungsexperten zu Wort kommen, die den Schluss naheliegen, dass es einen Zusammenhang gibt. So haben chronische Verstopfungen und Magen- und Darminfektionen bei der US-amerikanischen Bevölkerung eben seit den 1990er Jahren stetig zugenommen, vor allem bei Kindern. Ebenso Allergien, die Diätspezialistin Ashley Koff. Die Beschwerden verschwinden aber, wenn ich die Ernährung meiner Patienten auf nicht gentechnisch veränderte Bioprodukte umstelle. Jeffrey Smiths Film Der Genfood-Wahnsinn macht auf eindringliche Weise deutlich, wie wichtig, wie notwendig der zurzeit in der EU tobende Streit um Anbau, Zulassung und Kennzeichnungspflicht von gentechnisch manipulierter Nahrung ist, bevor auch hier, wie in den USA bereits geschehen, die Büchse der Pandora unwiderruflich geöffnet ist. Die gute Nachricht allerdings gibt es auch aus den USA. Die Nachfrage nach Nahrungsmitteln, die nicht gentechnisch verändert sind, steigt dort stetig an. Immer mehr Menschen haben offensichtlich kein Interesse, Versuchskaninchen zu sein.